Auf Freiburg, das ist nicht so weit. Und eine schöne Ecke. Wir können auch mal nach Freiburg fahren. Ja, da sitzt hier auch die Herren von Datenschorle. Von Daten, oh, gibt's denn noch? Das habe ich vor Jahren mal gehört irgendwie. Ja, es ist leider etwas sehr unregelmäßig geworden, aber ich mag es sehr gerne. Gab es da nicht auch mal so ein Podcast-Cluster? Nee, das war Göttingen. Liebe Grüße, falls ihr uns hört. Was? Hört man uns ja, schon? Ja, eine von den beteiligten Personen. Entweder von den Appcolics oder von Datenschorle. Aber senden wir das schon, was wir hier gerade quatschen? Na, bestimmt. Man kann hoffen, dass nein. Man kann hoffen, dass nein. Darf ich jetzt eigentlich? Weiß ich nicht. Willst du? Ich würde schon wollen. Ich würde schon wollen. Wollen Daddy können, aber können Daddy nicht. Dürfen. Also, erstens, ich wurde in Gary, Indiana geboren. Warte mal, die Regeln fehlen noch, die Riecheln fehlen noch. Weil 10 Hinweise auf eine Person, die nimmer unter uns weilt, das gehört dazu. Sonst ist nicht echt. Erstens, ich wurde in Gary, Indiana geboren. Ich war das 8. von 10 Kindern. Allmächt, wenn das einer hört, der nicht fränkisch ist, boah, der tut sich hart. Und ins Indiana. Ich bin noch hin und her gerissen, ob ich bei diesem Quatsch mitmachen möchte. Zweitens, mein Vater war Kranführer. Oho, hört, hört. Gene Van Flitcroft. Nein. Schade, das ist der einzige Sohn eines Kranführers, den ich kenne. Das stimmt nicht. Drittens, ich war 2-mal für den Friedensnobelpreis nominiert. Du hast vollkommen recht, der Gene Van Flitcroft hatte auch noch einen Bruder. Ja, du kennst mindestens 3 Personen. sorry, jetzt habe ich nicht zugehört. Wer war für den Nobelpreis nominiert? Der. Der hat ihn nicht bekommen. Nee. Mark Twain. Nein. Der hat ihn auch nicht bekommen. Das haben sehr viele Leute den Friedensnobelpreis nicht bekommen. Ja, aber der hätte ihn verdient. Also, ach so, Frieden. Sorry, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nein, das mit dem Frieden habe ich überhört. Das mit dem Frieden will ich überhört haben. Aber seit wir den alle haben, kriegt den ja eigentlich fast jeder. Das ist wie in der Simpsons-Folge mit den X-Files, wo der Außerirdische kommt, der eigentlich der Mr. Burns nur ist, nach radioaktiver Strahlung. Ich bringe euch Frieden. Er will uns Frieden bringen. Brecht ihm die Beine. Genau, brecht ihm die Beine. Na, der beste Gag in der Szene ist, wo der Bus mit den Symphonikern vorbeifährt und so diese Melodie spielen. Fantastisch. Ah, wie stumpf. Oh, viertens. Moment. Okay, ich befürchte, ich weiß es. Ich musste schon mit 6 Jahren arbeiten. Ja, und diese Person, von der du redest, wenn sie es ist, war auch schon bei The Simpsons, aber nie als in ihrer echten Gestalt, sondern nur als Rolle. Das mag sein. Undercover. Sag's halt einfach. Philipp, weißt du, was wir jetzt machen? Wir singen jetzt hier Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Ja. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Ich kenne den Text nicht weiter, aber das ist so schön. Funktioniert. Das funktioniert spitzenmäßig. Oh. Michael Jackson. Die weiteren Hinweise hätten auch schnell Auskunft gegeben über eben jenen. Fünftens, ich trat zum 25. Thronjubiläum der Queen auf. Was ich ein bisschen geil finde. Hätte ich jetzt eher auf jemanden wie Elton John oder ähnliche, die dann auch irgendwann eine Serverde kriegen und ähnliches getippt. Tja. Ja, es ist so mit fünftens gerade noch, hätte noch durchgehen können. Sechstens, ich habe das meistverkaufte Album aller Zeiten, zumindest in den USA. Ja, da hätte man drauf kommen können. Interessanterweise. Aus dem Bauch raus hätte ich eher auf Elvis getippt. Ja, das kommt später noch. Interessanterweise battelt sich Thriller immer wieder mit den, ratet mal mit welcher Band für weltweit meistverkaufte Alben? Die Stones? Eagles. Die Eagles. Oh, ach was. Krass, oder? Ich glaube, das Best-of von den Eagles, das ist unfassbar millionenfach verkauft worden. Okay. Andererseits ist es halt auch ein Best-of-Album, ne? Das ist dann auch nochmal. Aber ja, wärst du auf die Eagles gekommen? Nein, aber nicht. Das ist ja wie Mogeln. Naja. Finde ich eher im Gegenteil, denn also von welcher Band kaufst du denn üblicherweise ein Best-of? Also, Roxette. Gleich um Spoiler wegzunehmen, um es gleich ein bisschen hin Single, oder, zu relativieren. Dominik? Ich bin auch aufgewachsen und hatte die zwei, oder damals noch zwei, Best-of-Alben von Queen und habe sie geliebt. Aber an sich als Musikliebhaber sind ja eigentlich Best-of-Alben ein bisschen doof, weil du willst ja entweder, ja, genau, wenn du was richtig aber geil findest, alles haben. Aber der Großteil der Menschheit sind noch keine, ja, Musikliebhaber. Und die kaufen sich, okay, dann, wenn sie sich von einer Band nur ein Album kaufen, was kaufen sie sich? Ja. Das Beste. Ich habe neulich, Philipp. Ja, das widerstrebt mir irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ich bin neulich nachts heimgefahren, aus der groben Richtung Würzburg. Aha. Und es wurde Queen aufgelegt und es war wunderschön. Was für ein Song? Mama Mia, let me go. Don't stop me now, Bohemian Rhapsody, I want to ride my bicycle, another one bites the dust, under pressure. Das ist richtig, richtig geil gewesen. Und ich freue mich sehr auf den Film, der jetzt kommen wird. Und eines Tages muss ich mir auch noch das Musical anschauen. Dominik, ich habe dich gerade mit so einer langen, blonden Perücke und so einer Wayne's World Cappy auf dem Kopf vor Augen, wie du im Auto sitzt und mit deinen, waren es Arbeitskollegen, waren es Freunde, ich weiß. Ich war nicht dabei, dann können es keine Freunde gewesen sein. Und so, mit denen zusammen Queen singst. Ja, mit langen, blonden Haaren, ja. Mit wundervollen, blonden Haaren. Siebtens, ich war der erste dunkelhäutige Künstler, der auf MTV gezeigt wurde. Ja, da wären wir ja nie drauf gekommen. Ja, da ist er schon. Ernst? Mit Billie Jean. Moment, es war der... Ach, krass. Hat ein paar Jahre gedauert. Völlig absurd. Die nächste Story ist leider Common Knowledge, glaube ich. Das werde ich niemand von euch neu erzählen, aber die ist trotzdem der Kracher. 1985 erwarb ich für 47,5 Millionen US-Dollar die Rechte aller Songs der Beatles, was zum jähen Ende der Freundschaft zwischen mir und Ex-Beatle Paul McCartney führte. Das hatten wir in einem anderen, schon mal. Ja, jetzt lass mich heute aufreden. Komisch, er hat mir vorher geraten, du solltest anfangen, die Musikrechte zu sichern. Das ist echt ziemlich hart. Das hatten wir schon, ja, das hätte ich tatsächlich gewusst. Das wusste ich, also ich wusste, dass er diese Rechte hat, aber gar nicht, dass sie sich darüber so verzopft haben. Im Wesentlichen hat Paul McCartney seinem Kumpel so beiläufig gesagt, dass Musikrechte halt der neue heiße Scheiß sind, dass die Beatles-Rechte nicht ganz geklärt sind. Mhm. Und dann hat der Michael gleich mal zugeschlagen. Du musst dir auch immer überlegen, wenn du jetzt sowas sagst wie, das ist doch Common Knowledge, dann gibt's immer noch, keine Ahnung, wenn du sagst, das wissen halt... Dann gibt's meistens immer noch den Jürgen, der es dann irgendwie einfach nicht weiß. Da gibt es einfach noch diese 5%, die sich einfach mega in abfreuen, das erste Mal zu hören. Ja, deswegen habe ich es ja rein, weil das Leuten ist eine tolle Geschichte. Auch gegönnt. So, und den Menschen, die vielleicht zu jung sind und das nicht mehr aktiv miterlebt haben zu der damaligen Zeit, wobei so lange ist es noch nicht her. Als ich 2009 starb, brach das Internet beinahe zusammen. 30 der wichtigsten Internet-Nachrichtendienste der USA waren zeitweise nicht zu erreichen oder reagierten deutlich langsamer als üblich. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Zehntens, ich bin der zweiterfolgreichste Solomusiker aller Zeiten. Und die Nummer 1 ist? Na, Elvis. Der King. Der King of Rock'n'Roll. Ja, der hat den Jürgen getraut in Las Vegas. Ja, zu Musi denn zum Städterle hinaus. Das ist einfach legendär. Ja, wenn das kein schönes Schlusswort ist. Wenn das nicht mal ein schönes YouTube-Video wäre. Und kennst du nicht den bekanntesten Imitator überhaupt? Er ist sehr laut. Den bekanntesten Imitator? Ja. Was? Den bekanntesten Imitator von Elvis. Er nennt sich Yelvis. Ain't nothing but a heartache! Nee, ich kenne einen, der nennt sich Ski-King, der ist hier so im Nürnberger Umkreis und ich weiß nicht, ob der noch unterwegs ist, aber der hat bei uns immer so Karaoke-Veranstaltungen gemacht. Sing with the King. Und der hat dann immer angefangen und zwischen so in den Pausen hat er immer wunderschön, also wirklich wunderschön Elvis gesungen. Wunderschön. Oh. Er hat sich über den Abend dann aber so 1 bis 2 Flaschen Jack Daniels hinter die Binde gekippt und am Ende gab es halt nur noch Motorhead. Und das war halt noch besser. Also der hat halt wirklich eine unglaubliche Bandbreite an cooler Mucke und hat es echt gut rübergebracht, aber der war am Ende halt einfach fix und fertig. Ich hab gedacht, der spielt dann immer so an einem Abend die späten Tage des Kings nach, fängt dann auch so Peanut Butter Sandwiches übermäßig zu essen und bricht dann irgendwann auf der Bühne zusammen und so endet jeder Auftritt. Die haben noch gefehlt. Aber ich glaube, das mache ich jetzt. Peanut Butter? Ja. Peanut Butter Jelly Time. Ja, Leute, dann bis nächste Woche. Oder? Na dann. Tschö mit Ö. Tschüss mit Ös und ciao mit Au. So, jetzt muss ich euch ja schon wieder rausschmeißen.